weiter, so wie die Sünde in Person. Die Spannung steigt in meinem Körper und mein Herz steht unter Strom. Doch du bist jung und viel zu schön, um mit mir auszugehen. Nur insgeheim, das sag ich mir, ich wüsste einen Grund dafür. Küssen am besten in jedem Fall. Männer ab 40, die musst du mal testen. Musst du mal testen, nicht nur einmal. Männer ab 40, die küssen am besten. Küssen am besten beim Wein. Doch nimm dich in Acht, denn die Männer bei Nacht sind auch manchmal kleine Sünderlein. Deine Augen schau, du wächst in mir, denn wilden Tiger sind meine Schläfen auch schon grau. Denn Alter schützt vor Torheit nicht, wenn dich der Hafer sticht. Und die Erfahrung macht auch klug, erst ab 40 sind Männer gut. Küssen am besten in jedem Fall. Männer ab 40, die musst du mal testen. Musst du mal testen, nicht nur einmal. Männer ab 40, die küssen am besten. Küssen am besten beim Wein. Doch nimm dich in Acht, denn die Männer bei Nacht sind auch manchmal kleine Sünderlein. Küssen am besten in jedem Fall. Männer ab 40, die musst du mal testen. Musst du mal testen, nicht nur einmal. Männer ab 40, die küssen am besten. Küssen am besten beim Wein. Doch nimm dich in Acht, denn die Männer bei Nacht sind auch manchmal kleine Sünderlein. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.